Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Keine Partei war mit der Revolution 1918 mehr verbunden als die SPD. Spätestens seit der Eskalation der Gewalt im Januar 1919 und der Ermordung der kommunistischen Heroen Liebknecht und Luxemburg war für keine Partei das Thema aber auch schwieriger als für die SPD. War es eine verpasste und verpatzte Revolution? War es richtig, dass die SPD-Führer im Januar 1919 so hart gegen die radikale Linke vorgingen? Voran Friedrich Eberts Sicherheitschef Gustav Noske? Dazu habe ich vor der Sendung den Bochumer Historiker Professor Bernd Faulenbach befragt. Er hat lange Jahre die historische Kommission der SPD geleitet, bevor sie von der SPD-Parteiführung im vorigen Jahr handstreichartig aufgelöst worden ist. Also den Sozialdemokraten, den Mehrheitssozialdemokraten kam es darauf an, die Dinge bald wieder in legale Prozesse zu überführen. Ebert wurde geleitet von der Furcht, dass ein Bürgerkrieg entstehen könnte, wie in Russland. Man muss sich mal klar machen, gleichzeitig läuft dieser russische Bürgerkrieg nach wie vor. Und dieser russische Bürgerkrieg, der hat eben doch sowohl auf die revolutionären Kräfte wie auch auf die widerstrebenden Kräfte in Deutschland einen gewissen Einfluss, ein Bürgerkrieg, von dem wir wissen, dass er über 8 Millionen Menschenleben gekostet hat. Etwas von diesen Auseinandersetzungen in Russland war durchaus bekannt. Das wollte jedenfalls Ebert, wie er verschiedentlich in seinen Reden gesagt hat, keineswegs, keinen Bürgerkrieg. Und deshalb wollten sie im Grunde genommen die Revolution, wenn man so will, ein Stück weit anhalten oder kanalisieren, weil sie der Ansicht waren, wenn wir das jetzt radikal versuchen durchzuführen, eine weitergehende Revolution wird es zwangsläufig zum Bürgerkrieg führen, abgesehen davon, dass die Alliierten auch eingreifen werden, die ja durchaus damit gedroht hatten. Aber Ebert konnte doch im Grunde, oder die Regierung Ebert konnte doch im Grunde darauf vertrauen, dass die großen Mengen, auch bei den Arbeiter- und Soldatenräten, relativ treue Anhänger der SPD gewesen sind und nicht zu den radikalen Kräften zählten. Hatte die Regierung Ebert zu wenig Vertrauen in ihre eigene Anhängerschaft? Was war passiert? Also bei diesen Weihnachtsunruhen hatte der Polizeipräsident von Berlin die Aufständischen mit Waffen versorgt. Und dies führte dazu, dass der preußische Ministerpräsident Hirsch dann seinerseits den Polizeipräsidenten abgesetzt hat. Gegen diese Absetzung dieses Polizeipräsidenten, der der USPD angehörte, gab es Massenproteste, die eine erstaunliche Reaktion hatten. Etwa 100.000 Leute waren da zusammengekommen. Dies war nun das Signal für die Spartakusgruppe, den Spartakusbund. Wir können es eben doch auf gewaltsame Weise versuchen, über einen Aufstand den Prozess voranzutreiben und vielleicht auch noch gar die Nationalversammlung verhindern. Denn dieser Zusammentritt der Nationalversammlung wurde als ein entscheidendes Datum betrachtet. Dieser sehr schlecht vorbereitete Aufstand dann hat immerhin dazu geführt, dass einige Bahnhöfe besetzt wurden und vor allem das Zeitungsviertel und so weiter. Und die Reichsregierung hatte eine vergleichsweise schwierige Sicherheitslage. Auf wen sie wirklich rechnen konnten, war für die Reichsregierung dann sehr unklar. Sie waren einfach nicht Herr der Lage. Und in dieser Situation macht dann Noske den verheerenden Fehler, dass er die Freikorps beauftragt mit der Niederschlagung dieses Aufstandes. Eines Aufstandes, der übrigens dann auch etwa 200 Tote kostet, von denen man fragen kann, wer ist für diese Tote alle verantwortlich. Denn es ist gar keine Frage, dass auch Liebknecht und Rosa Luxemburg Gewalt anwenden wollten. Also das gehörte aus ihrer Sicht zur Revolution hinzu. Gegenüber dem Bürgertum konnte Gewalt angewendet werden, gegenüber der Reaktion und so weiter. Dies war aus ihrer Sicht legitime Gewalt. Und dieser Aufstand wurde eben nach wenigen Tagen dann niedergeschlagen. nicht einmal die revolutionären Kräfte, etwa die Volksmarinedivision und Kräfte, die eigentlich auch weitertreiben wollten, haben sich dann an diesem Aufstand wirklich beteiligt, sodass er nach kurzer Zeit eben zu Ende war, aber eben doch zu einer erheblichen Verbitterung bei einem Teil der Bevölkerung geführt hat, jedenfalls vor allem bei der Linken, bei linken Arbeitern. Das heißt, die Eskalation kommt, weil auf der einen Seite sich die Ebert-Regierung, bei der die USPD ausgeschieden ist, unsicher fühlt. Auf der anderen Seite das vom Spartakusbund verbreitete Gefühl, wir können jetzt die richtige Revolution machen. Ja, die Ebert und auch andere hatten nun schon auch einige Erfahrungen gemacht. Ebert rechnete dann wochenlang damit, dass es jeden Tag passieren könnte, dass er erschossen würde. Oder etwa Otto Wels, der berühmte Otto Wels, war Stadtkommandant und er wurde dann als Geisel genommen von der Volksmarinedivision und ihm wurde gedroht, ihn aufzuhängen. Also Ebert wurde mit Waffengewalt mal gezwungen, aus der Reichskanzlei herauszukommen und ähnliche Dinge. Dieses alles hat natürlich zu einer tiefen Unsicherheit übrigens der ganzen Regierung geführt. Auch die USPD ist dann, als der Aufstand losbricht, doch eher in einer vermittelnden Position. Jedenfalls Teile der USPD machen mit, andere Teile versuchen zu vermitteln. Aber mit großer Schärfe haben dann Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht auch die USPD attackiert. Man muss diese doch vergleichsweise rabiate Sprache dann in der Roten Fahne und anderorts lesen. Dann sind Ebert und Scheidemann die größten Halunken der Weltgeschichte, die größten Verbrecher. Und auch so ein Mann wie Hugo Haase von der USPD, der wird als Kuppler der Gegenrevolution dann bezeichnet im Januar. Also da verliert irgendwie auch der Spartakusbund die Maßstäbe. Also er fängt sehr schrill an und kann das kaum noch steigern. Und dies führt natürlich auf beiden Seiten dann auch zu einer Verbitterung, also auch bei den Mehrheitssozialdemokraten. Aber irgendwo ist natürlich auch auf Seiten der revolutionären Kräfte, die dann da sind, eine ausgesprochene Verkennung der strategischen Situation, also der Verkennung der Realitäten, leider Gottes, festzustellen. Aber wie gesagt, die Niederschlagung des Aufstandes hat dann tiefgreifende Nachteile. Sie ebnet dann den Weg, die Nationalversammlung wird gewählt und insgesamt gesehen kommt eben die Gründung letztlich der Weimarer Republik zustande, die ja so etwas ist wie eine Etappe auch der deutschen Demokratiegeschichte, die aus meiner Sicht trotz dieser hier genannten Ambivalenzen dann doch neu gewürdigt werden muss. Die Aufstände, Zeitungsviertel, was Sie erwähnt hatten, die sind gewaltsam niedergeschlagen worden. Dann war eigentlich erst mal wenige Tage nach dem 5. und 6. Januar die Sache erledigt. Dann aber beginnt der Sicherheitsbeauftragte der Ebert-Regierung Noske mit den sogenannten Säuberungen und schickt die Freikorps in die Berliner Arbeiterviertel. Also diese Freikorps waren von Anfang an voller Hass auch gegenüber dem Spartakusbund erfüllt. Und sie haben auch ihrerseits plakatiert, schon während des Aufstandes, man möge die Führer des Spartakusbundes totschlagen. Und im Zusammenhang wird auch der Name Liebknecht genannt. Als die Dinge zu Ende sahen, wollte diese Truppe, aber wollten auch die anderen Kräfte, diejenigen, die dieses gemacht hatten, irgendwie auch festnehmen. Die Frage nun, inwieweit hier diese Truppe dann eigenmächtig gehandelt hat oder nicht, das ist eine der strittigen Fragen. Jedenfalls Wolfram Wette etwa, von dem wir eine sehr kritische Noske-Biografie verdanken, ist nachdrücklich der Ansicht, dass also Noske diese Ermordung, jedenfalls von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, also von ihr nichts gewusst hat und sie auch nicht gewollt hat. Trägt er trotzdem eine politische Verantwortung? Ja, man wird sagen müssen, die Beauftragung dieser Freikorps ist natürlich eine zwiespältige Angelegenheit. Nun wusste man natürlich auch noch nicht ganz über Bescheid über den Charakter, aber da liegt der Fehler vor. Also das ist eine verhängnisvolle Entscheidung. Und insofern erregt natürlich die Regierung da eine Verantwortung. Allerdings, sie war auch, obgleich sie die höchste Legitimität in dieser revolutionären Situation hatte, ihrerseits wirklich in Schwierigkeiten, wie sie mit einem solchen Aufstand dann umgehen konnte. Also wir können als Historiker retrospektiv immer sagen, ihr hättet doch und das wäre möglich gewesen. Das ist aber doch eine sehr, wie soll ich sagen, besserwisserische, nachträgliche Rekonstruktion. Das, was sie gewusst haben und wer dann zuverlässig war und nicht, hat dann eben auch zu Handlungen geführt, die im Nachhinein verheerend waren, die aber diesen Charakter in dieser Situation so noch nicht klar zu erkennen gegeben haben. Also die ganzen Folgen waren in dem Zusammenhang vermutlich den Leuten nicht bewusst, sondern sie hatten zunächst mal nur die Absicht, die Situation in den Griff zu kriegen. Die Situation in den Griff kriegen. Eine sozialdemokratische Sicht auf die Revolution vor 100 Jahren. Sie hörten den langjährigen Vorsitzenden der Historischen Kommission der SPD, Bernd Faulenbach, in einem Interview, das ich vor der Sendung mit ihm geführt habe.